Zweitens, die Hausmeier und Karl der Große. Untertitel: Pippin von Landen, Sturz und Wiederaufstieg der Pippiniden, Karl Martell wehrt die Araber ab, Neuerstarkung des Reiches und das Auftreten Wünfrieds, Pippin schickt den letzten Merowinger ins Kloster, der Papst kassiert den Dank, Unterliegen der Langobarden, Politik der Bartrader nach dem Tode Pippins, Bruderzwist, Karl der Große bricht mit den Langobarden, der erste Sachsenkrieg, Ende des Langobardenreiches, Eroberungskrieg gegen die Sachsen, über die Pyrenäen nach Saragossa, die Entscheidung in Sachsen, Tassilo ins Kloster verbannt, Vernichtung des Awarenreiches, Ende des Sachsenkrieges, die Kaiserkrönung eine Überrumpelung durch den Papst, Auseinandersetzung mit dem oströmischen Kaisertum, der Kaiser und sein Hof, Sorge um die Nachfolge, Minderwertigkeit Ludwigs, der Tod des Kaisers, Weiterleben in der Sage. In den immer wieder vorgenommenen Reichsteilungen zerfällt das Merowingerreich in drei Einzelreiche, die durch nationale Besonderheit voneinander getrennt sind. Das germanische Ostland ist Ostrasien, dem auch die abhängig gewordenen Bayern und Thüringer zugehören, weitaus der wertvollste und militärisch der bedeutendste Reichsteil. Neustrien umfasst das romanische Gebiet mit geringerer germanischer Siedlung, das Land um Paris und südwärts zu den Pyrenäen. Ein südlicher Teil, das rein romanische Aquitanien, wird immer selbstständiger. Das Land an der Rhone mit den immer mehr romanisierten Burgundern heißt Burgund. Verdienst der ostrasischen Adelsfamilien, der Pippiniden und Arnulfinger, ist es, diese Reichsteile nochmals geeinigt und die damals furchtbarste Gefahr für das Abendland, den Arabersturm, der eben die Westgoten vernichtet, abgewehrt zu haben. Sie sind bereits beim Ende der Brunhilde die mächtigsten Herren, Pippin von Landen, auch Pippin der Ältere genannt, und Arnulf, der Bischof von Metz. Sie bekräftigen ihre Freundschaft durch einen Ehebund der Kinder. Bergan, Pippins Tochter, wird mit Ansegisel, dem Sohn Arnulfs, vermählt. Pippin der Mittlere ist der Sohn dieser Verbindung. Die beiden Freunde übernehmen für den jungen Dagobert, den Sohn Clotars, die Regentschaft. Die Ostgrenze ist damals durch das seltsame Slawenreich des fränkischen Kaufmanns Samo bedroht, der König bei den Tschechen geworden ist, die Awaren besiegt und die Slowenen zu seinem Reich gebracht hat. Die Franken werden von ihm bei Wogastisburg 630 geschlagen, die Thüringer können sich nur mit Hilfe der Sachsen eines Einfalls der Sorben erwehren. Als Samo stirbt, ist aber der ganze Zauber vorbei und erst 2 Jahre später taucht wieder ein Slawenreich auf. Die Hausmeierwürde bleibt fortan geradezu erblich. Nach und eine Zeit auch neben Pippin waltet sein Schwiegersohn Ansegisel, dann Pippins Sohn Grimoald. Da der Majordomus, dessen Macht immer mehr wächst, alle Rechte des Königtums wahrt, muss er mit der Fronde des Adels rechnen, worunter besonders die Hausmeier Neustriens zu leiden haben. Ein Versuch Grimoalds, den rechtmäßigen König stürzend, seinen eigenen Sohn Childebert zum König zu erheben, scheitert durch die Erhebung des Adels. Vater und Sohn werden an Chlodwigs II., König von Neustrien und Burgund, Witwe ausgeliefert und von dieser 662 hingerichtet. Erst nach fast einem Menschenalter kommen die Pippiniden, begünstigt durch die unausgesetzten Wirren in allen Reichsteilen, wieder auf. Gewalttätig herrscht in Neustrien und Burgund der Hausmeier Ebruin, der auch nach Austrasien hinübergreift. Gegen ihn erhebt sich an der Spitze des austrasischen Adels, nun Herzog der Franken genannt, Pippin von Heristal, Ansegisels Sohn und Enkel des Pippin und Arnulf. Obwohl er zunächst unterliegt, kann er nach den fürchterlichen Wirren, die in Neustrien und nach der dann erfolgenden Ermordung Ebruins ausbrechen, von der Kirche begünstigt und des austrasischen Adels sicher entscheidend eingreifen. Nachdem er bei Tertri 687 den westfränkischen Adel niedergeworfen, gebietet er allein über das Reich. Seinen Sohn Grimoald macht er zum Majordomus von Neustrien, den zweiten Drago zum Majordomus von Burgund. Das Reich atmet auf. Pippin bringt durch Heerzüge gegen die germanischen Nachbarn die alte Abhängigkeit wieder in Erinnerung. Das Ansehen, wenn auch nicht die alte Machtfülle des Reiches, stellt er wieder her. Unter ihm wird die fränkische Kirche durch die angelsächsische Mission erneuert. Willibrord bringt die Bekehrung der Friesen. Am Main erleidet bei den Ostfranken Kilian den Märtyrertod. Ehe Pippin der Mittlere 80-jährig stirbt, lässt er sich durch seine Gattin Plektrudis bestimmen, seinen einzigen noch lebenden, allerdings unehelichen Sohn Karl, das Kind der Alpheit, zu enterben und den Theudor Alt zum Hausmeier zu ernennen. Dieser aber ist noch ein Kind, ebenso wie die damals regierenden Merowinger. Die herrschsüchtige Plektrudis regiert. Sie lässt den Stiefsohn Karl in Köln gefangen halten, aber gegen sie erheben sich die Neustrier und vor Köln, wohin sich Plektrudis mit dem Schatz geflüchtet, erscheinen plündernd die Sachsen, zu denen die Friesen stoßen. Aus der Haft entkommen greift Karl ein. Als Plektrudis den Königsschatz den Neustriern übergibt, wird Karl erst recht der Führer der Austrasier. Er überwindet bei Vinci die Neustrier 717 und verfolgt sie bis vor die Tore von Paris. Dann ergibt sich ihm Plektrudis in Köln und der Fehler des Pipin ist ausgeglichen. Das Land der Sachsen verheert Karl bis zur Weser, die Friesen müssen zur Ruhe zurückkehren. Dann wird er rasch mit dem noch feindseligen König der Neustrier fertig. Bei Soissons besiegt, muss dieser zu Eudo von Aquitanien flüchten. Schließlich versöhnt er sich mit dem Geschlagenen gegen Anerkennung als Hausmeier des gesamten Reiches. Nun beginnt erst recht seine große Zeit. Er ist der Schöpfer eines neuen fränkischen Heeres, das er aus seinen Vasallen bildet. Diese hat er gewonnen, indem er aus dem Riesenbesitz der Kirche, er umfasst bereits ein Drittel des gesamten Frankenlandes, weite Ländereien einzieht und als Beneficium, also als Lehen, zu lebenslänglichem Besitz an seine Dienstmannen gibt. Dafür müssen sie ihm nun mitsamt ihren eigenen Vasallen bewaffneten Zuzug zu Pferde leisten. Diese Neugestaltung, beruhend auf dem Treueverhältnis der altgermanischen Gefolgschaft, wird als Lehenssystem Grundlage des Staatsaufbaus im Mittelalter.